1. Nach dem Sabbat, im Morgengrauen des ersten Wochentages, begaben sich Maria Magdalena und die andere Maria zum Grab, es zu besuchen. 2. In diesem Moment erreinigt sich ein Storks Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, rollte den Stein vom Grabein Gangweg und setzte sich darauf. 3. Sein Aushen war strahlend wie ein Blitz, und sein Gewand lugte weiß wie Schnee. 4. Die Wachter werden von Solskjaer furcht ergriffen, das sie wie tot zu Boden fielen. 5. Der Engel sprach die Frauen jedochen und sagt, furchtet euch nicht. Ich weiß, dass Jesus, den gekruzigten, sucht. 6. Of ist nicht hier, denn Word aufgeweckt, genau wie es vorausgesagt hat. Kommt und seht den Ort, wo gelegen hat. 7. Get nun schnell und berichtet seinen Jungen, dass von den Toten aufgeweckt Word. A Word euch nach Galila vorausgehen, dort wordet in Sehen. Beachtet, ich habis euch gesagt. 8. Volle furcht und zugleich großer Freude verließen die Frauen eilig das Grab und liefen, seinen Jungen dies Nachricht zu überbringen. 9. Warend sie unterwegs waren, begegnet ihnen Jesus und sagt, sei gegrüßt. Sie traten nahe, fassen sein Fass und warfen sich vor ihm nieder. 10. Daraufhin sagt Jesus zu ihnen, furchtet euch nicht. Get und verkündet meinen Brüdern, das sie nach Galila aufbrechen sollen, dort werden sie mich sehen. 11. Unterdessen begaben sich einige der Wachen in die Stadt und berichteten den Hohenpriestern als, was geschehen war. 12. Die Hohenpriester versammelten sich daraufhin mit den Ältesten, berieten sich und gaben den Soldaten ein betrachtlich zum Geld. 13. Sie wiesen sien, sollt behaupten, dass sein Jünger nachts kamen und installen, waren der Schliefet. 14. Solti dies Jeskic dem Stadtholter zu oren kommen, wer den waren besamftigen und dafer sorgen, dass kein Schwierigkeiten bekommt. 15. Die Soldaten nahmen das Geld und handelten gemäß den Anweisungen, dies Version der Irenis verbreitet sich unter den Juden bis zum heutigen Tag. 16. Die Elfjünger begaben sich jedoch nach Galila zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hat. 17. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, obwohl einige von ihnen noch zweifelten. 18. Jesus trat nahe und erklärt ihnen, mir ist allmacht im Himmel und auf der Erde übertragen worden. 19. Geht daher und macht all Volker zu meinen Jungen, indem sie auf den Namen des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geists tauft. 20. Lehrt sie, als zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und sei gewiss, ich bin bei euch alltage bis zum Ende der Welt.